Aus deiner Liebe, aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Aus deiner Liebe. Aus deiner Liebe kommt mir solch ein Segen. Sie macht mein Herz so sorglos und so fest. Ich kann so ruhig mich drin niederlegen, wie sich ein Kind dem Schlafe überlässt. Ich geh dahin, von Zuversicht getragen, seit neben deiner meine Seele schweift, so wie man wohl an schönen Sommertagen durch reife Ährenfelder sinnend streift. Da gleiten sanft die Finger über Blüten und Halme hin, wie eine Mutter pflegt, und alles Leben möchte man behüten, das seine heilige Saat zum Lichte trägt. Ende von Aus deiner Liebe. Aufgenommen von Sonja.